Flammen dort verkünden, sie fallen. Geräuschos auf, wie Fluten an Gestade. wenn jetzt die Schiffe zum Hafen auch in fernen Städten fröhlich verrauscht des Markts geschäftiger Lärm mit stiller Laube glänzt das gesellige Mahl mit Freunden vorhinnen von Lohn und Arbeit wechselt in Mühe und Brot, ist alles freudig. Warum schläft denn nimmer nur mir in der Brust der Stachel? Am Abend immer blühen ein Frühling auf, unzählig blühen die Rosen und ruhig scheint die goldne Welt. O, dorthin nehmt mich purpurne Wolken und möge droben in Licht und Luft zerrinnen ihr Lieb und Neid. Doch wie verscheucht vom Tür Bitte flieht der Zauber, dunkel wird's und einsam unter dem Himmel wie ihr.